trifft der Grin den Blau. Martin Auer erzählt jüdische Witze. Wissen Sie, was ein Schlemihl ist? Eigentlich erklärt es am besten der folgende Witz, aber damit Sie den Witz verstehen, müssen Sie wissen, was ein Schlemihl ist. Ein Schlemihl ist also ein Tropf, ein Tölpel, ein ungeschickter Mensch, einer, der von einem Fettnäpfchen ins andere stolpert und sich dann die Schuhe am Teppich abwischt. Gut. Die Frau Greenblatt ist Bräuges mit ihrem Mann. Mit anderen Worten, sie hat Streit mit ihm. Nicht unbedingt er mit ihr, aber sie mit ihm. Du bist ein Schlemihl, schreit sie. Du bist immer ein Schlemihl gewesen und du wirst immer ein Schlemihl sein. Du redst wie ein Schlemihl, du gehst wie ein Schlemihl, du guckst wie ein Schlemihl. Und wenn es eine Weltmeisterschaft für Schlemihls geben möchte, möchtest du den zweiten Platz machen. Also, und warum bloß den zweiten? Wundert sich der Herr Greenblatt. Da, weil du ein Schlemihl bist. Apropos Schlemihl, können Sie sich noch an George W. Bush erinnern? Also, Bush wundert sich, warum die Juden in seinem Land immer alles schon erfahren, bevor er es erfährt. Er lässt seine obersten FBI-Beamten kommen und beauftragt sie, finden Sie heraus, warum die Juden im Land immer alles wissen, bevor ich es weiß. Nur das FBI beginnt eine Untersuchung und nach einer Woche berichtet man dem Präsidenten, Mr. President, Sir, die Juden haben eine Einrichtung, die nennt sich Shabbos. Da gehen sie alle in die Synagoge zum Beten. Und wenn da einer zum anderen ein geheimes Codewort sagt, dann erzählt ihm der alle Neuigkeiten. Und wie heißt das geheime Codewort? Es heißt Nu. Bush will das selber sehen, also verkleiden ihn die FBI-Leute am nächsten Samstag als Chassid mit Bart und Schläfenlocken, beschaffen ihm ein Siedel, ein hebräisches Gebetbuch, zeigen ihm, dass er es von hinten aufschlagen soll und bringen ihn zu einer Synagoge. Bush geht hinein, setzt sich neben einen frommen Juden, wartet 2 Minuten, dann dreht er sich zu ihm und sagt, »Nu?« Darauf sagt der andere, »Scha, nicht jetzt, Bush ist hier.« Wer in der nächsten Geschichte der Schlemihl ist, dürfen Sie sich selber aussuchen. Sie spielt in England am Old Bailey, dem Kriminalgericht. Richter George Allen muss den Zeugen Moshe Cohen einvernehmen. Es kommt herein ein alter Mann, gebeugt, am Stock, mit langem weißen Bart, Payes, Jarmulke auf dem Kopf. Also schickt der Richter gleich um einen Dolmetscher. Fragen Sie den Mann nach Namen, Alter, Beruf und Wohnort. Der Dolmetscher wendet sich also an den Zeugen. Reb Cohen, die Judge will wissen, was ist dein Namen, wie alt bist du und von wie kommst du? Na, Herr Cohen lächelt und sagt im schönsten Englisch, Your Honor, my name is Moshe Cohen. I shall be 82 tomorrow and I live in Oxford University, where I am professor of Hebrew philosophy. Darauf der Dolmetscher zum Richter. Er sagt, er ist Moshe Cohen, er ist 82 Jahre alt und er ist mit Sach jiddisch Philosoph reingekommen von Oxford. Die nächste Geschichte spielt noch im alten Österreich. Der Herr Moskowitz aus Krakau hat es in Wien als Armeelieferant zu Wohlstand gebracht und auch zum Titel eines Barons. Also ist er eines Tages zu einem Diner im Haus eines Generals eingeladen. Zufällig sitzt er beim Essen neben einem Herrn, der sich allen, die er trifft, als Wurzbacher Honorarkonsul des japanischen Kaiserreichs vorstellt. Als die Suppe serviert wird, sagt Moskowitz, Verzeihung, kennen Sie mir, Herr Rieberreichen, das Salz? Herrn, Sie verstehen er nicht, mit mir müssen Sie Deutsch reden, murrt ihn der Konsul an. Darauf Moskowitz, Herr japanischer Honorarkonsul, als ihr wollt gerät dem Japanisch, als so geht, als ich red dem Deutsch, wollte gewähn sehr zufrieden. Der jiddische Schriftsteller Shalom Asch war auf einem Linguistenkongress. Nachdem verschiedene Vortragende die Vorzüge verschiedener Sprachen hervorgehoben haben, fragt man Shalom Asch, welches denn seiner Meinung nach die schönste Sprache sei. Jiddisch, sagt er. Und als man ihn fragt, warum, erklärt er, weil man versteht jedes Wort. Also bleiben wir noch bei den Wörtern. Wissen Sie, was ein PhD ist? Das ist in England und Amerika ein Philosophie-Doktor, ein Doctor of Philosophy. Und wissen Sie, was ein Nudnik ist? Nun, Nudni ist polnisch und heißt langweilig. Und ein Nudnik ist also ein Langweiler. Schön. Aber wissen Sie auch, was ein Fudnik ist? Ein Fudnik ist ein Nudnik mit einem PhD. kommt der Herr Levi zum Psychiater und klagt: Herr Doktor, Sie müssen mir helfen, ich werde langsam mit Sugar. So, was ist denn Ihr Problem? Selbstgespräch, Herr Doktor, ich für Selbstgespräche, stundenlang rede ich mit mir selber. Ach, kommen Sie, das macht doch bald wer, ich rede auch manchmal mit mir selber. Aber Herr Doktor, Sie haben doch keine Ahnung, was für ein Nudnik ich bin. Ein besonders schwieriges Wort ist Chuzpe. Das kann sogar die Wikipedia nur durch einen Witz erklären, Sie können nachschauen. Bei einem Ehrenbeleidigungsprozess hat der Kläger behauptet, dass das, was der Angeklagte gesagt hat, eine riesengroße Chuzpe sei. Was meinen Sie mit Chuzpe, Herr Kläger? Können Sie mir das übersetzen? Nun, Chuzpe, wie soll ich sagen, Herr Richter? Chuzpe, das ist eine Frechheit. Das, was der Angeklagte gesagt hat, empfanden Sie also als Frechheit. Nun, aber ist Chuzpe eine Frechheit? Chuzpe ist eine Frechheit, ja, aber eine Frechheit mit Gewure. Na schön. Und was bitte ist Gewure? Nun, Gewure, das ist Kraft. Chuzpe ist also eine kräftige Frechheit. Ja, schon, Herr Richter, aber ist Gewure Kraft? Gewure ist Kraft, ja, aber Kraft mit Seichel. Was ist dann also Seichel? Seichel, Herr Richter, das ist Verstand. Aha. Chuzpe ist also eine kräftige Frechheit mit Verstand. Ja, ja, aber ist Seichel denn Verstand? Seichel ist Verstand, ja, aber Verstand mit Tarn. Also gut, und was ist denn jetzt Tarn? Ja, sehen Sie, Herr Richter, Tarn, das kann man gar nicht erklären.